Guten Morgen. Hier spielt das Mr. Snow Symphonic Orchestra und nicht nur Mr. Snow alleine. Die Band für gemütliches Einkaufen. Der Mann mit der goldenen Stimme, Alban Dörr. Einer der wenigen, der noch was zu erzählen hat. Armin Kanel an der Gitarre. Ich hab schon gedacht, hätte ich mich vergessen. Krieg auch die doppelte Gage. Schwätz und mach Musik. Darf ich vorstellen, Big Bunny Battle, nervös wie immer. Vorschussapplaus. Wer sich das merken kann, was man weggelassen hat, kriegt eine Nacht beim Alban. An der Dick Trommel, Thomas Hahn. Isabel, die Schöne. Henrike mit dem Kopftuch, ganz schick, heute Abend. Wohl auch nicht unbedingt angenehm sind, muss ich ehrlich sagen.